dich gseh, doch dir geht's nicht. Du bist nicht real, ey, wenn dich gseh, verarsch mir ich und nimm mir es. Warum scheinst du so hell in meine Dunkelheit? Du machst mir Freude wie nie. Ich will dir sagen, was für mich bist. Doch wie kann ich, wenn's dich nicht gibt? Doch der Glaube fesselt, es lässt mich nicht mehr los. Jetzt dich, dich geht's nicht.